sogenannte Garagenpanzer. Als nächstes haben wir zwei Stücke zu einem Thema. Und zwar zu diesem Thema, wenn man halt in die Stadt kommt, auf diese toten Rennbahn, die auf Füßen und so gerannt werden, und man dann halt mehr oder weniger gezwungen wird, einzukaufen. Es gibt halt zwei Möglichkeiten, einzukaufen oder zu konsumieren. Die eine ist stattgefallen, das ist die normale. Und die andere gibt es ja inzwischen auch, vor allem wenn man mal die Berliner-Szene oder Russland-Szene kennt, das auch in der Infanz und Tanz und wie sie auch heißen mögen, abkonsumiert wird. Konsumentenwahn!